Meine Flucht aus Berlin. Als ich nach einem mir unbekannten Zeitraum das Bewusstsein wieder erlangte, waren meine Augen von der Stichflamme der Explosion noch völlig geblendet. Unwillkürlich dachte ich, dass ich mein Augenlicht verloren hätte. Ich tastete mit den Händen um mich, mein Bewusstsein begann wieder zu arbeiten. Anscheinend hatte mich die Explosion in die Häusertrümmer neben der Straße geschleudert. Noch immer konnte ich nichts sehen. Mühsam kroch ich auf Händen und Füßen etwa 40 Meter weiter, bis ich gegen einen unüberwindbaren Widerstand stieß. Ich tastete mich an der vor mir aufragenden Mauer entlang. Es musste die Panzersperre sein, von der unser missglückter Ausbruch seinen Ausgang genommen hatte. Allmählich konnte ich wieder erste Umrisse erkennen. Im Eingang der Panzersperre blieb ich hocken. Nach geraumer Zeit konnte ich meine Umwelt wieder erkennen und erblickte eine schwankende Gestalt. Ich ging auf sie zu und erkannte den zweiten Flugkapitän des Chefs, Georg Beetz, der ebenfalls an dem Ausbruch teilgenommen hatte. Zu meinem Schrecken stellte ich fest, dass sein Kopf anscheinend von einem Granatsplitter in der Stirn bis zum Hinterkopf aufgerissen war. Er erklärte mir, das müsse wohl beim Auseinanderfliegen des Panzers passiert sein, dessen Explosion auch Bormann, Dr. Naumann, Stumpfecker und mich fortgeschleudert hatte. Arm in Arm, um uns gegenseitig zu stützen, gingen wir langsam in Richtung Admiralspalast. Kurz hinter der Weidendammer Brücke fühlte sich Beetz außerstande weiterzugehen. Ich setzte ihn auf den stehengebliebenen Handwagen eines Flüchtlings. Zu meiner großen Beruhigung erblickte ich jetzt Frau Dr. Häusermann, die als Zahnärztin bei Professor Dr. Plaschke, dem persönlichen Zahnarzt des Führers, tätig war. Ich bat sie, sich um Beetz zu kümmern und holte Verbandszeug aus dem Admiralspalast. Gemeinsam verbanden wir den Schwerverwundeten. Es schien ausgeschlossen, ihn in diesem Zustand noch aus Berlin herauszubringen. Frau Dr. Häusermann versprach mir, Beetz in ihrer Berliner Wohnung mitzunehmen und dort für ihn zu sorgen. Leider musste ich später erfahren, dass er kurz darauf gestorben war. Ich selber begab mich in den Admiralspalast zurück. Nach meiner Überzeugung gab es nach dem, was wir erlebt hatten, keine Möglichkeit mehr, Berlin in einer geschlossenen Gruppe zu verlassen. Die Gruppe wurde daher aufgelöst. Jeder sollte versuchen, sich nach Möglichkeit zivil zu besorgen und sich durch die feindlichen Linien zu schlagen. Nachdem so meine letzte soldatische Pflicht erfüllt war, musste ich an mich selber denken. Mit etwa 7 Mann lief ich zum Bahnhof Friedrichstraße zurück. Dort erkletterten wir die Stadtbahngleise, um so den Weg zum Lehrter Bahnhof zu finden. Aber auch dieser Fluchtweg war nicht möglich. Der Bahndamm lag unter starkem feindlichem Beschuss. Fieberhaft arbeitete mein Gehirn, um eine Möglichkeit zu finden, entweder zu entkommen oder mich zu verstecken. Wohin ich hörte und sah, wurde geschossen. Wir ließen uns wieder den Bahndamm hinuntergleiten und standen vor den S-Bahnbögen, die als gemauerte Lagerräume ausgebaut waren. Vorsichtig ging ich in einen dieser Räume und fand dort einige Frauen, die sich als ausländische Arbeiterinnen zu erkennen gaben, sowie einige Arbeiter. Aufgeregt redete sie auf uns ein, wir müssten sofort die Uniform ablegen, sonst sei es um unser Leben geschehen. Eine der Arbeiterinnen gab mir einen verschmierten alten Monteuranzug. Sie schickte mich auf den Boden, damit ich mich umziehen und meine Uniform zwischen den dort lagernden verrosteten Heizkörpern verstecken solle. Auch meine Kameraden wurden Zivilzeug beschafft. Erst jetzt beim Umziehen konnte ich mich von meinen Verwundungen am rechten Oberarm genau überzeugen. Wir waren völlig erschöpft. Nichts war jetzt wichtiger als zu schlafen, um neue Kräfte zu gewinnen. Kaum hatte ich mich lang ausgestreckt, als ich unter mir lautes Gerede und einen Wortschwall von Stimmen in russischer Sprache hörte. Neugierig beugte ich mich über die Bodenluke und schaute nach unten zum Torbogen. Eine größere Anzahl russischer Soldaten hatten die Fremdarbeiter und Arbeiterinnen entdeckt. Mit lauten Jubeln feierten sie die Begrüßung, sanken sich in die Arme und küssten sich. Vor lauter Apathie empfand ich die Gefahr überhaupt nicht mehr, die wieder plötzlich so unmittelbar vor mir stand. Die gleiche Jugoslawin, die mir den Monteuranzug gegeben hatte, rief jetzt zu mir herauf, ich solle herunterkommen. Was blieb mir anderes übrig, als dieser Aufforderung zu folgen? Wenn ich es nicht getan hätte, wäre sowieso alles für uns verloren gewesen. Also ging ich hinunter und trat zu den Fremdarbeitern und den russischen Soldaten auf den Hof. Lachend nahm ich die junge Jugoslawin an die Hand und führte mich zu dem russischen Kommissar. Dieser schaute mich kurz prüfend an, dann umarmte er mich genauso, wie ich es einige Minuten vorher bei den Fremdarbeitern gesehen hatte. Das jugoslawische Mädchen stellte mich als ihren Mann vor. Auch mir wurde die Ehre zuteil, von dem russischen Kommissar umarmt zu werden. Tovarisch, Berlin kaputt, Hitler kaputt, Stalin großer Mann! Die Russen brachten Wodka, Fleisch in Konserven, Butterbrot. Ich holte meine Kameraden von oben, weil der Kommissar in seinem begeisterten Siegestaumel auch die deutschen Arbeiter begrüßen wollte. Wie eine wilde Traumjagd ging die Szene an mir vorüber. Der Kommissar hatte wohl das Gefühl, an dieser Stelle seine Pflicht seinem Vaterland gegenüber getan zu haben. Er zog mit seinen Soldaten wieder ab. Wieder gingen wir nach oben. Diese erlebten Augenblicke hatten uns mehr strapaziert als alles, was wir in den letzten Stunden durchgemacht hatten. Wie hingemäht sanken wir auf die Fußbodenbretter. Schlafen. Nichts als schlafen. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Eine Stunde durften wir alles, was um uns war, vergessen. Durch die innerliche Unruhe erwachte ich und stand plötzlich wieder auf den Beinen. Noch waren wir Herren unserer Entschlüsse. Ich weckte sofort meine Kameraden, die noch tief im Schlafe lagen. Ich gab ihnen den Befehl, sofort sämtliche noch vorhandenen Ausweise, Urkunden, Befehle sowie Soldbücher zu verbrennen. Ich selbst nahm aus den Taschen, was ich an beschriebenem Papier bei mir trug, packte meine Standarte auf den Haufen und legte auch den Standard meines Wagens dazu. Alles wurde ein Raub der Flamme. Jetzt waren wir alle zu anonymen Menschen geworden. Keiner konnte uns unsere frühere Tätigkeit beweisen. Vor einer Stunde noch trugen wir Uniformen, auf die wir unser Leben lang stolz gewesen waren. Jetzt sahen wir aus wie heruntergerissene Vagabunden. Trotz der Vernichtung unserer Papiere und unserer mehr als originellen Verkleidungen waren wir uns darüber klar, dass es uns als geschlossenen Trupp nicht gelingen würde, uns von den Gegnern abzusetzen. So schwer fiel es mir. Ich musste mich auch von diesen treuen Kameraden trennen. Es war die einzige Möglichkeit für jeden von uns, auf eigene Faust sein Glück zu versuchen. Als ich selbst meinen Zufluchtsort verließ, traf ich durch einen Zufall wieder auf die mir bekannten russischen Soldaten. Mit großer Überschwänglichkeit wurde ich begrüßt. Sie waren gerade im Begriff, in den Stadtbahnbogen zurückzukehren. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich ihnen anzuschließen. Kaum betraten wir wieder meine letzte Unterkunft im S-Bahnbogen, als auch das jugoslawische Mädchen, das mich als seinen Ehemann bezeichnet hatte, uns lachend begrüßte. Der Kommissar erklärte, jetzt müsse eine große Siegesfeier stattfinden. Unmengen von alkoholischen Getränken wurden herbeigeschafft. Unter den S-Bahn-Gleisen fand die Siegesfeier statt. Immer wieder irrten meine Gedanken zu meinem zerborstenen Wohnhaus im Garten der Reichskanzlei. Neben dessen zusammengestürzten Mauern der Mann, dem ich mein ganzes Leben geweiht hatte, mit einer Frau, die ich geschätzt und verehrt hatte, vor kaum mehr als 48 Stunden zur letzten Ruhe gebettet worden waren. Alle meine Gedanken waren noch dort, wo ich die schwerste Pflicht meines Lebens hatte erfüllen müssen. Und dennoch, um dieses lächerliche bisschen Leben, an dem man so hängt und das man so liebt, zu erhalten, musste ich mitmachen. Pausenlos wurde mir von allen Seiten zugeprostet und ich musste immer wieder mit den russischen Soldaten anstoßen. Ich habe in ruhigen Tagen einmal, ohne es ganz zu verstehen, in einer guten deutschen Übersetzung Dantes Inferno gelesen. Damals habe ich darüber gelächelt und mir gesagt, dass große Dichter doch letzten Endes Phantasten sind. In einem nicht mehr ganz nüchternen Zustand forderte mich der Kommissar auf, mit meiner jugoslawischen Frau zu tanzen. Während des Tanzens bemerkte ich, dass aus meinem rechten Ärmel das Blut von meinen Wunden heraustropfte. Damit dieser Vorfall nicht bemerkt wurde, steckte ich die Hand in meine Tasche. Auch diese furchtbarsten Stunden, die ich nicht gerade in angenehmen Erinnerungen habe, sind vorübergegangen. Das tapfere kleine Mädel aus Jugoslawien, mit dem ich nichts weiter verband als eine aus dem Schicksal entstandene Sympathie, ist mir an dem Tag eine Kameradin gewesen, an dem sich mancher Mann hätte ein Beispiel nehmen können. Auf wechselvollem Weg durch alle russische Sperren hindurch, die gerade die zertrümmerte Stadt nach Soldaten durchsuchten, brachte sie mich und eine inzwischen aufgetauchte ungarische Baronin bis nach Tegel hindurch. Dort verließ sie uns und kehrte zu ihren Landsleuten zurück. Heute noch weiß ich nicht, was dieses fremdende Mädchen wohl an mir gefunden hat. Sollte es so sein, dass sie als Fremdarbeiterin in diesem heute so geschmähten Deutschland doch zufrieden und glücklich war? Am 30. Mai 1945 erreichte ich endlich Wittenberg. Nachdem ich die Elbe durchschwommen hatte, führte mich mein Weg über Weimar, Nürnberg und München nach Berchtesgaden. Niemand erkannte mich, niemand nahm mich fest. Unterwegs hatte ich wieder einmal namenloses Glück. Ein deutsches Mädchen, das inzwischen bei den Alliierten als Dolmetscherin eingestellt war, besorgte mir Papiere auf meinen eigenen Namen. Dadurch war mir die Möglichkeit gegeben, ungehindert mein Ziel, Berchtesgaden, zu erreichen. 1,5 Tage konnte ich mich in allem Frieden in Berchtesgaden bei meiner Frau von den furchtbarsten Strapazen, die hinter mir lagen, erholen. Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich hatte ja auch in meinem ganzen Leben niemals einem Menschen etwas Böses zugefügt. Aber wie es bei jedem Volk und zu jeder Zeit immer nach einem Zusammenbruch der Fall ist, der Ungeist der Zeit ließ die böswilligen Charaktere nicht ruhen. Ich selbst hatte die Absicht, mich, nachdem ich mich genügend erholt hatte, als Chef für das Kraftfahrwesen beim Führer der Reichskanzlei bei den Besatzungsbehörden zu melden. Das war meine Pflicht und ich war mir dessen voll bewusst. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant, hat unser größter deutscher Dichter Goethe, den die ganze Welt anerkennt, gesagt. Ich wurde denunziert. In der folgenden Nacht wurde ich von amerikanischen CIC verhaftet und nach einem 12-stündigen Verhör in das Gefängnis Berchtesgaden eingeliefert. Nun begann eine Zeit, in der ich von einem Kriegsgefangenenlager in das nächste verbracht wurde. Man glaubte, dass Adolf Hitler noch immer lebte. In jedem Lager hatte der zuständige Offizier den besonderen Ehrgeiz, durch ein langwieriges Verhör festzustellen, was aus meinem Chef und seinen engeren Mitarbeitern geworden war. Dieser, objektiv gesehen, sehr anerkennenswerte Ehrgeiz wurde für mich zu einer Qual. Immer waren es die gleichen Fragen. Immer wurden es schließlich auch die gleichen Fallen, die man mir zu stellen sich verpflichtet fühlte. Man hat mich damals nicht schlecht behandelt. Die amerikanischen Offiziere respektierten meistens meinen alten Dienstgrad und traten mir menschlich oft sehr aufgeschlossen gegenüber. Und doch konnte sich damals keiner von ihnen vorstellen, dass ein Mann wie Adolf Hitler so schlicht und einfach aus dem Leben gegangen sei, wie ich es ihnen der Wahrheit gemäß berichtete. Den Tod von Dr. Goebbels glaubten sie mir, da die Russen die Auffindung der Leichen des Propagandaministers, seiner Frau Magda und ihren Kindern amtlich bestätigt hatten. Aber dass Adolf Hitler keine der 1000 Möglichkeiten, die sich einem Manne wie ihm geboten hätte, für sich in Anspruch genommen hatte, nein, der Obersturmbannführer der Waffen-SS, Erich Kempka, müsse lügen. Ein deutscher U-Boot-Kommandant hat im Verhör durch den CIC angegeben, dass er mit seinem U-Boot seit dem 25. April 1945 zur besonderen Verfügung des Führers in Bremen auslaufbereit gelegen habe. Er erkläre, dass mindestens 10 andere U-Boot-Kommandanten den gleichen Befehl erhalten hatten. Was sagen Sie dazu, Herr Kempka? Ich konnte nur wehmütig lächeln. Wir haben bei 12 Flugkapitänen festgestellt, dass sie eine Geheimorder des Führerhauptquartiers vorzulegen hatten, sich für die Flucht Adolf Hitler ins Ausland bereitzuhalten. Tatsächlich meldeten sich auch Phantasten oder Dummköpfe, die, um sich interessant zu machen, in Verhören angegeben hatten, sie hätten Adolf Hitler und seine Frau ins Ausland gebracht. Unwillkürlich dachte ich bei diesen Dutzenden von Verhören immer wieder an ein Gespräch, das ich mit meinem Chef im Jahre 1933 gehabt hatte. Es war kurz nachdem Adolf Hitler die Staatsgeschäfte übernommen hatte. Ich fuhr wohl zum zweiten oder dritten Male mit ihm aus der Reichskanzlei heraus. Damals schon berührten mich diese Worte eigentümlich, und ich werde sie nicht vergessen. Wissen Sie, Kempka, hier gehe ich nicht mehr lebend wieder heraus. Vielleicht brauchte jede Zeit ihre Illusionen. Für mich, der ich es bis meiner letzten Stunde nicht vergessen werde, wie an jedem Aprilnachmittag das Benzin über den Körper jenes Mannes floss, den ich so geachtet und geehrt hatte, waren das alles nur tönende Worte, die in meinen Ohren sinnlos vorbeiklangen. Oftmals ekelte es mich an, überhaupt noch auf solche Fragen zu antworten. Stand Hitler morgens mit dem linken oder rechten Bein zuerst auf? Hielt er die Gabel in der linken oder rechten Hand? Wie Kinder nach einem Märchen, fragten mich die Amerikaner aus. Sie meinten es sicher, ihrer Verlangung nach, gar nicht einmal schlecht. Für sie war Adolf Hitler das zwar furchtbare, aber doch höchst interessante Wundertier des Jahrhunderts. Vom Kriegsgefangenen- und Internierungslager Darmstadt wurde ich Ende Juni 1946 zum großen Nürnberger Prozess mit einem Jeep abgeholt, nachdem man mich vorher 2 Tage lang durch den Rundfunk gesucht hatte. Bevor ich vom Gefängnis in das Gericht überführt wurde, untersuchte ein amerikanischer Offizier den Zustand meiner Kleidung. Er war sehr korrekt. Er erklärte mir, ich sei besser angezogen als zum Beispiel der Herausgeber des Stürmers Julius Streicher. Das Einzige, was mir fehlte, sei eine anständige Krawatte. Auf seinen Befehl wurde mir daher eine neue ausgehändigt. Den Nachmittag verbrachte ich in der Wachstube der amerikanischen Gerichtswache, ohne vernommen zu werden. Nach 17 Uhr wurde ich ohne nähere Erklärung wieder in meine Zelle zurückgeführt. Die Nacht war nicht ganz einfach. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde in die Öffnung der Türklappe ein Scheinwerfer gehängt, der mir während meiner Nachtruhe ständig ins Gesicht strahlte. Am nächsten Morgen wurde ich gegen 11 Uhr dem Gericht vorgeführt, wo ich unter Eid aussagte. Man wollte viel von mir wissen, und man war mehr als erstaunt, dass ich tatsächlich sehr vieles wusste. Im Kreuzverhör des amerikanischen Anklägers sagte dieser unter anderem zu mir, es ist komisch, dass ausgerechnet Sie überall mit dabei waren. Für mich war das gar nicht komisch. Fast alle meine Kameraden, die den Tod Adolf Hitlers und seiner Frau, von Familie Goebbels, von Bormann und Dr. Naumann miterlebt hatten, waren entweder tot oder in russischer Gefangenschaft. Für mich, als einen Mann, der sich dem ehemaligen Führer und Reichskanzler gegenüber in einer ganz besonderen Vertrauensstellung befunden hatte, war es mehr als bitter, einem solchen Kreuzverhör über meinen toten Chef ausgesetzt zu werden. Ich hatte nichts zu verbergen. Was ich auch immer in meinem Leben getan hatte, war aus der ehrlichen Überzeugung eines jungen Menschen aus bürgerlichen Kreisen ohne höhere Schulbildung erfolgt. Zu mir waren diese, jetzt auf das Schwerste angegriffene Männer, immer anständig und gütig gewesen. Ich wäre mir selbst als Lump vorgekommen, wenn ich mich durch irgendeine noch so geschickte Kreuzfrage von der Wahrheit hätte abbringen lassen. Und wenn mich trotz allem mit einem der höchsten amerikanischen Gerichtsoffiziere aus dem Nürnberger Prozess eine starke menschliche Sympathie verbindet, so gibt mir als jungen Menschen das eine Hoffnung für die Zukunft. In den irrsinnigen Zeiten, die hinter uns liegen, wusste keiner mehr, was gut und böse war. Noch während der Kriegszeit hatte ich ein Buch in Händen gehalten, in dem Churchill selbst in seinem Vorwort geschrieben hatte: Vielleicht ist Adolf Hitler der größte Europäer, der je gelebt hat. Über die Urteile der Nürnberger Prozesse eine Meinung abzugeben, steht mir nicht zu. Der Führer hat mir oft gesagt, dass es nur der Zukunft zusteht, über die Vergangenheit zu richten. Wir leben heute noch in der Gegenwart. Fast 4 Wochen wurde ich in Nürnberg im Zeugenflügel festgehalten. Ich sah so manchen Kameraden aus besseren Tagen wieder. Der eine, dem ich es nie zugetraut hätte, war zum echten Mann emporgewachsen, andere wieder, die ich verehrt hatte, waren zu Waschlappen geworden. Wir hatten nicht viel Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Aber die wenigen Worte, die wir austauschen konnten, haben mir mehr gelehrt als Gespräche, die wir ein Dutzend Jahre miteinander geführt hatten. Es ist mir schwer gefallen, in dieser Zeit meinen Glauben an das Gute im Menschen zu bewahren. Wie ich es in diesem, meinem Tatsachenbericht, schon oft gesagt habe, steht mir auch kein Urteil darüber zu, was Recht und Unrecht war. Mich als einfachen Menschen interessierte allein, wie sich die Charaktere bewerten. Fast ausnahmslos hatten diese Menschen von meinem Chef nur Gutes genossen. Er hatte sie oft, und solche Gespräche haben wir miteinander, wenn wir im Wagen saßen, geführt, gegen seine eigene Überzeugung gehalten, weil er an ihren inneren Anstand glaubte. Ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht wird die Geschichte dem Führer dies dereinst zum größten Vorwurf machen, dass er zu gutgläubig war. Von Nürnberg wurde ich in das Lager Langwasser gebracht, um aus der Kriegsgefangenschaft entlassen zu werden. Da dort die Entlassungen bereits abgeschlossen waren, brachte man mich weiter in das Lager Regensburg, um mich von dort aus der Kriegsgefangenschaft in die Internierung zu überführen. Auf der Fahrt mit einem Transportwagen von Regensburg nach Ludwigsburg erlitt ich einen schweren Unfall. Im Oktober 1947 wurde ich durch ein Omgus-Verfahren entlassen. Ich weiß, dass viele deutsche Menschen unendlich Schweres erleiden mussten. Ich weiß auch, dass Adolf Hitler heute als einer der umstrittensten Persönlichkeiten in der Geschichte gilt. Erst spätere Generationen können über diesen Mann ein genaues Urteil fällen. Erklärung: Am 17. August 1950 habe ich bei dem Notar Hans Bauer, dem amtlich bestellten Vertreter des Notars Dr. Walter Bader in München, Notariat München 5, einer Geschäftsstelle in München 2, Karlsplatz 10i mit URNO 7715, nachstehende eidesstattliche Erklärung abgegeben. Nach der Belehrung über die Bedeutung einer eigenstaatlichen Versicherung gab ich Folgendes zu Protokoll: Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ich habe Adolf Hitler verbrannt«. Die in diesem Buch aufgeführten Ereignisse habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geschildert. Ich habe nichts fortgelassen und nichts hinzugefügt, sondern die historischen Tatsachen so geschildert, wie ich sie selbst erlebt habe. Gezeichnet: Erich Kempker.